Deutschlandfunk Kultur. Frühkritik. Aus der Reihe Geschichten, die das Leben so schreibt, da öffnet einer seinen Briefkasten und darin ein Brief aus dem Vatikan, ob man denn nicht einen Film drehen möchte über Papst Franziskus. In der Tat passiert das weder Ihnen noch mir oder auch nicht Filmkritikerin Anke Lewecke. Inhaber des Briefkastens war und ist Wim Wenders. Der wollte als Kind tatsächlich Priester werden und da war das dann alles keine Frage mehr. Die Folge dieses Briefes ist ab heute in den deutschen Kinos zu besichtigen. Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes, eine Frau ihres Wortes, ist eben Anke Lewecke. Guten Morgen. Guten Morgen. Was hat Wim Wenders am Ende dazu bewogen, den Film zu drehen? War das frühkindliches Sendung? Bewusstsein, der frühkindliche Berufswunsch? Nein, Wim Wenders ist tatsächlich bewegt von Papst Franziskus. Er sieht ihn wirklich als Hoffnungsträger, als großen Utopisten. Und er zieht immer wieder in dem Film eine Parallele zwischen dem Papst und dem heiligen Franziskus von Assisi. Das ist ihm ganz wichtig. Und das Ganze geht los, wie der Papst eben gewählt wird, dann das erste Mal auf den Petersdom geht, die Menge jubelt und Wim Wenders kommentiert. Ja, hier stehen wir, alle miteinander mit großen Erwartungen an den Papst vom amerikanischen Kontinent, den ersten aus der südlichen Hemisphäre, den ersten Jesuiten, aber vor allem den ersten, der den Namen Franziskus trägt. Was wird es brauchen, außer Mut und Demut, damit wieder ein franziskanischer Wind durch die Welt fährt? Ja, der Name Franziskus ist für Wim Wenders also wirklich das Programm dieses 266. Oberhauptes des römisch-katholischen Kirche. Und man sieht den Papst dann, wie er so Interviews gibt mit ganz jungen Kindern und die wollen wissen, wie er lebt. Und dann erklärt er eben, dass er ein Leben in Armut und Demut führt, dass er nur eine karge Wohnung hat, dass er ganz sparsam lebt. Und dann weiß man auf einmal gar nicht, in was für einem Film man noch sitzt. Dann sieht man in Schwarz-Weiß-Szenen, in Stummfilmmanier auf einmal Szenen aus dem Leben von Franz von Assisi nachgestellt. Und man fragt sich, hoch, das ist ja hier wieder History Channel. Und ich frage mich, ob diese Spielereien wirklich nötig waren, ob Wim Wenders, er hatte ja sehr viel Interviewzeit, nicht hätte auch mit dem Papst richtig darüber reden können. Ist wirklich der Franziskus ein Vorbild? Was heißt das für die Kirche heute? Welche Reformen braucht die katholische Kirche? Und wie steht er selbst zu dieser Institution? Das sind Fragen, die dieser Film wirklich nicht beantwortet und auch gar nicht erst stellt. Wim Wenders wird ja auch immer in Interviews danach gefragt und er sagt dann immer wieder, dass er gar keinen investigativen Film über den Vatikan hat drehen wollen. Würden Sie sagen, das ist eine verpasste Chance? Ja, auf alle Fälle. Er hätte dem Papst, den er ja so verehrt, auch Rückendeckung geben können. Man weiß ja, dass der Papst wegen seiner liberalen Haltung innerhalb der katholischen Kirche auch auf Widerstände stößt. Und hätte man da ein bisschen nachrecherchiert, dann wäre das ja vielleicht ganz interessant geworden. Aber ich finde den Film auch in sich nicht stimmig, weil der Papst ist bescheiden, dieser Film ist alles andere als bescheiden. Also ich frage mich dann, das ist ein Papst, der möchte die Umwelt in Augenhöhe begegnen. Warum sehe ich ihn dann ständig im Flugzeug sitzen und er guckt dann auf die Erde runter, wie Gott gleich? Und dann immer wieder, wenn der Papst seine liberale Weltauffassung erklärt, also dass er eben die Homosexuellen in seine Gemeinde aufnehmen möchte, dass wir die ganzen Immigranten aufnehmen müssen, dann gibt es immer so pathetische Musik. Also das sind alles so Sachen, die sind im Grunde kontraproduktiv und der Film ist eine Predigt, aber der Papst nicht. Der zweite Film, den Sie uns heute vorstellen wollen, ist eine Romanadaption für die Leinwand. Es geht um Julian Barnes und vom Ende einer Geschichte ausgezeichnet mit dem Man Booker Preis. Das ist die Geschichte eines Mannes, der von seiner Vergangenheit auf überraschende Weise eingeholt wird. Wie ist das in Szene gesetzt? Naja, in wenigen Einstellungen kommen wir richtig rein in das Leben von Toni. Das ist ein Mit-40er und man merkt, wie der Kaffee kocht, dass das so ein Eigenbrötler ist. Wenn er seine Ex-Frau trifft, weiß man, dass sie nie viel Erwartungen an ihn hat. Und dann kriegt er auf einmal eine Erbschaft. Das ist nichts Materielles, aber er wird von seinen Erinnerungen heimgesucht. Er erinnert sich an seine erste Liebe und das erzählt er alles seiner Ex-Frau. Wollen wir vielleicht einmal als Fakt anerkennen, dass du mir fast alles, was du mir in den letzten Tagen gesagt hast, zum allerersten Mal erzählt hast, weißt du? Ich habe dir diese Sachen nie erzählt, weil sie nicht wichtig waren. In all den Jahren, in denen wir zusammen waren, Mr. Webster, dachtest du nie, es wäre vielleicht wichtig, mir zu erzählen von deiner einstmaligen Liebe, deiner ersten Liebe, noch dazu? Ja, und plötzlich wird es auf einmal wichtig, die Erinnerungen kommen hoch und damit auch Schuldgefühle. Und plötzlich sehen wir einen Mann dabei zu, der sich fragt, ja, habe ich vielleicht eben ein ganzes Leben so mit angezogener Handbremse geführt? Und der Film wiederum fragt sich, wie viel Fiktion ist eigentlich immer auch in einer Biografie drin? Das hört sich ja jetzt alles etwas sehr dialoglastig an, aber im Kino will man ja auch das ein oder andere Bild sehen. Was hat der Film in dieser Hinsicht zu bieten? Ja, der ist schon sehr klassisch, konventionell gedreht und ich finde ihn aber trotzdem ganz gut gemacht. Also die Rückblenden, die es immer gibt, die haben dann sowas wie Erinnerungsfragmente, die wir uns aber auch zusammensetzen müssen. Und es ist vor allen Dingen Schauspielerkino. Also Tony wird gespielt von Jim Broadbent und der ist so ein richtiger Grandler und dem kann man dabei zusehen, wie er sich zusieht, dass er plötzlich Sachen sieht, die er sein ganzes Leben übersehen hat. Dann haben wir die wunderbare Charlotte Rampling als Jugendliebe, die immer noch so geheimnisvoll ist wie früher. Das guckt man sich eben auch gerne an. Die Ex-Frau hat eine schöne Ironie. Und insgesamt finde ich, den Film hat er so eine kluge Haltung, weil wir müssen gar nicht über diese Biografie urteilen, sondern man kann einfach dabei zusehen, dass jeder Mensch seine eigene Biografie sich selbst zurechtbasteln kann. Die Filme der Woche, vorgestellt von Anke Lewecke, Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes und vom Ende einer Geschichte ab heute im Kino. Ganz kurz noch, welchen Film würden Sie eher empfehlen? So richtig begeistert klingen Sie von keinem. Ich würde beide empfehlen. Einmal schönes Schauspielerkino und ich finde, einen Film von Wim Wenders sollte man einfach nie verpassen. Und es ist ja trotzdem, er wirft ja auch Diskussionen auf. Also man kann ja danach über den Papst, über die katholische Kirche und alles auch selbst reden.